Willkommen bei Mumpitz und Glitzer, Rewatch von Sex and the City. Hallo Nils. Hallo Chris. Diesmal sprechen wir über die erste Folge Sex wie ein Mann. Magst du mal so eine kurze Zusammenfassung bringen? Auf der Geburtstagsparty für die Mit-30erin Miranda schwören Carrie und ihre Freundinnen, sich nicht mehr auf die Suche nach dem Richtigen zu machen, sondern von nun an Sex wie Männer zu haben. Carrie trifft ein paar Mal den Tycoon und Schwarm Mr. Big. Miranda datet den netten und jungen Skipper Johnston. Charlotte geht auf ein Date mit Capote Duncan, aber als sie ihm den Sex beim ersten Date verweigert, fährt er noch in einen Club und schleppt Samantha ab. Wie hast du die erste Folge empfunden? Was ich sehr mochte, war diese Einführung, also gleich der erste Teil, bei dem Carrie aus dem Off erzählt, dass eine englische Frau nach Manhattan kommt und man denkt quasi, das geht jetzt um sie. Also ich fand das total clever, dass diese ersten 3 Minuten, in denen diese Frau dann irgendwie entdeckt, wie das eigentlich läuft mit dem Dating in Manhattan, dass man die ganze Zeit denkt, das geht um sie, bis sie sich dann mit Carrie im Café trifft und die beiden am Tisch sitzen und dann klar ist, dass Carrie die Hauptperson der Serie ist. Also ich finde es total lustig, nicht mit Carrie anzufangen, sondern mit dieser Person. Definitiv. Also ich finde das ja so schön, dass sie sozusagen dann in diese Geschichte dann so von der Seite reingeschoben wird und dann sitzt die daneben, hört sich das an und kommentiert das dann auch noch so schön. Ja. Das ist echt schön gewesen, ja. Aber auch sehr Sex and the City-like. Also das ist ja nicht das, was Sex and the City in den nächsten Folgen oder in den nächsten Staffeln halt ausmacht. Denn diese Erzählungsweise ist ja schon sehr speziell, auch wenn sie sehr, sehr interessant ist. Genau, die eigentlich nur so in dieser ersten Folge. Sonst gar nicht, ne? Ja, genau. Wenn man den Rest der Serie schon kennt, war das halt super lustig, diese erste Folge wieder zu sehen und diese ganz andere Intro zu sehen quasi. Es hat so einen leichten Trash-Faktor, finde ich. Also auch von den Klamotten her. Ja. Und es ist halt auch extrem 90er, finde ich. Sehr. Alles. Das Make-up, die Haare, die Klamotten. Die Männer. Ja, vor allem die Typen. Wenn man sich die Typen mal anschaut, das ist schon sehr lustig. Es gab keinen einzigen mit Bart, oder? Ich glaube nicht. Stimmt, das wird sich, glaube ich, auch in der Serie nicht wirklich ändern, da die irgendwie Mitte der Nullerjahre irgendwie aufhört. Ja. Ja, stimmt, es gibt keine. Ja, das war so typisch 90er, wobei, das ist ja auch wieder so etwas, 90er Jahre war auch davon geprägt, dass die Leute immer komplett rasiert waren am ganzen Körper und man hat in der ersten Folge ja auch einige Typen im Fitnessstudio, die man da sieht und die sind dann auch ein bisschen behaarter und durchgeschwitzter. Das ist schon sehr eigenartig. Aber an und für sich war das eine sehr unterhaltsame erste Folge und ich finde es auch interessant, dass sie halt mit diesem Thema, mit diesen New Yorker-Dingen so schön anfangen, was sich ja dann mehr oder weniger durchzieht. Ne? Also das ist ja das, was man jetzt in der ersten Folge sieht, das ist eigentlich die komplette Staffel oder die komplette Serie. Denn es geht eigentlich primär um ein junges Mädel, jung in Anführungszeichen, Anfang der 30er, die nach New York kommt. Die ist halt hier. Genau. Und dann im Endeffekt nach der großen Liebe sucht und dann permanent scheitert. Ja, also das mit dem Alter finde ich noch einen wichtigen Punkt, weil man hat es damals gesehen, also quasi vor mindestens 10 Jahren, wenn nicht noch davor, und fand es lustig, diesen Mit-30ern dabei zuzugucken, während man selber Mit-20er war. Und jetzt ist halt genauso alt wie die. Ja, genau. Es ist sehr lustig, das alles aus dieser Perspektive der Gleichaltrigkeit nochmal zu sehen. Ja, und es hat ein ganz anderes Gefühl, finde ich jetzt auch, weil man viele Dinge auch besser verstehen oder nachvollziehen kann irgendwie. Ja. Was wir dann in den nächsten Folgen auch so ein bisschen sehen werden, wenn wir dann über die Mit-20er sprechen. Genau. Aber nicht zu viel geteasert. Hast du ein Lieblingszitat in dieser Folge? Ja, ich bin gespannt, ob du dasselbe hast. Carrie trifft doch in der Bar, wo sie mit Stanford sitzt, ihren Verflossenen wieder, mit dem sie mehrmals was hatte. Und nimmt sich vor, dieses Prinzip Sex mit Männern bei ihm auszuprobieren und geht zu ihm hin und führt mit ihm einen sehr lustigen Dialog. Was hast du nachher vor? Ich dachte, dass du nie wieder ein Wort mit mir sprechen wolltest. Wer sagt, dass ich sprechen will? Ich würde sagen, bei mir um 3 heute. In Ordnung. Aber den Satz fand ich ziemlich lustig. Okay, also ich habe einen anderen und zwar, der kommt nämlich ein paar Sekunden zuvor von Stanford, nämlich... Weißt du, ich glaube allmählich, der einzige Ort, wo man noch wahre Liebe und Romantik in New York findet, ist die schwule Szene. Euch Heten ist Liebe inzwischen fast peinlich. Den Satz fand ich auch super, zumal er den, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob er den nicht total ironisch. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher bei Stanford. Na, wahrscheinlich glaubt er schon an die große Liebe, aber er hat ja gerade niemanden außer Derek, aber der kommt ja später. Ja, der ist nämlich gerade dabei, ein Unterwäschemodel zu supporten, beziehungsweise ist der Manager, glaube ich, von dem und genau. Ist total verknallt in ihn. Man lernt ihn ja noch nicht kennen, aber... Ja, genau. Aber die reden ja in der Szene auch so ein bisschen über ihn. Das stimmt, dass er 1000% seiner Zeit in das Management schmeißt. Ja, was total interessant ist, weil ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass man wirklich sieht, dass Stanford arbeitet. Lustig. Ja, ansonsten ist das, glaube ich, gar nicht mehr so wahrnehmbar. Ja, naja, so Agenturen, die laufen ja von selber. Das ist ja bei Sam derselbe. Ja, stimmt, absolut. Die organisiert ja auch alles immer, indem sie da ist. Was auch ganz lustig war in dieser Folge, Carrie versucht ja jetzt tatsächlich so dieses Ding, Sex haben wie ein Mann, also ohne Gefühle, und schleppt ja ihren Ex Kurt Herring da irgendwie ab. Ja. Und was ich halt auch ganz interessant finde und was ich auch mal nachgehört habe, ist, dass Carrie das erste Mal und das letzte Mal tatsächlich beim Sex irgendwie zum Stöhnen gebracht wird und ansonsten im Laufe der Serie solche Szenen gar nicht mehr vorkommen. Was ich auch total charmant finde. Und natürlich das erste Treffen auf Mr. Big. Sogar in der ersten Folge sieht man, dass Carrie im Endeffekt aus einem Restaurant rausgeht. Oder nee, ich glaube, das war dieses Sexdate, ne? Mit den Kurt. Das erste Mal trifft ihn auf der Straße, oder? Ja, genau. Genau, sie kommt aus dem Restaurant, ihr fällt die Tasche runter und er hebt sie auf. Und ja, ich wusste auch nicht, dass sie sich so früh schon treffen. Und da wird aber noch nicht Mr. Big genannt in der Folge, oder? Doch, ich glaube schon, denn sie trifft ihn ja dann später, glaube auf einer Party, und Samantha stellt sozusagen Mr. Big mehr oder weniger vor, der Typ im Endeffekt, der neue große Typ in der Stadt ist. Samantha bezeichnet ihn als den neuen Donald Trump, was ich sehr lustig fand im Zusammenhang mit jetzt. Ja, stimmt. Donald Trump kommt ja auch später in der Folge vor, habe ich noch in Erinnerung. Und da sind sie ja auch alle so ein bisschen, oh, guck mal, das ist Donald Trump. Und da sieht man auch tatsächlich, dass Donald Trump sich ja überall reingekauft hat. Ah, okay. Hat er bezahlt, damit er in der Serie vorkommt? Ja, beziehungsweise ich glaube, der gibt den Leuten dann so ein bisschen Kohle oder ja, irgendwas macht er auf jeden Fall, um seine Marke, nämlich sich selbst, irgendwie so nach vorne zu pushen. Da hatte ich mal so einen Artikel drüber gelesen. Das fand ich sehr interessant, weil eigentlich ist er nicht so ein begnadeter Karrieremann, wie er sich immer darstellt. Nein. Seine ganzen Projekte, die sind irgendwie alle vor die Wand gefahren. Seine Millionen hat er sich im Endeffekt nicht selbst verdient, sondern überwiegend geerbt. Und das, was noch gut läuft, ist eigentlich das, was er geerbt hat. Kurz gefasst. Samantha, die versucht ja auch so ein bisschen bei Big zu landen und wird dann sozusagen abgeschossen, was ich auch sehr, sehr lustig finde, wenn man sich die Staffel auch so im Nachhinein so ein bisschen betrachtet oder die Staffeln. So der erste Samantha-Fremdschämen-Moment, oder? Wenn man ich meine, sie nimmt das immer sehr würdevoll hin, aber wie sie da so mit Anlauf gegen die Wand rennt bei ihm, das ist schon ziemlich unangenehm anzugucken. Ja, und ich finde auch, bei Samantha wird man ja auch sehr, sehr viel in den nächsten Folgen sehen, dass sie sich wirklich entwickelt in dieser Art, dass sie wirklich selbstbewusster und auch schlagfertiger wird. Ja. Wie du ja auch schon anfangs erwähnt hast, Charlotte lernt ja auch eine relativ gute Partie kennen, datet sich mit ihm und hat dann im Endeffekt keine Lust, irgendwie mit ihm gleich in die Kiste zu springen, weil sie ja hofft, dass das der Traummann ihres Lebens sein wird, und lässt ihn sozusagen abblitzen. Und er geht natürlich dann noch weiter feiern, und was macht er? Er holt sich natürlich die Samantha mit nach Hause. Ja. Und da gibt's wieder diesen ganz eigenartigen Moment, wo Samantha dann ganz einfach, gesagt bekommt, so, fürs Ficken ist es okay, aber ich muss morgen früh dann aufstehen, und das war's dann. Ach ja, und noch eins. Ich stehe morgen ganz früh auf. Du kannst leider hier nicht schlafen. Okay? Natürlich, ich stehe morgen auch sehr früh auf. Da gibt es so einen Moment, wo man denkt, bei einem Fernsehfilm oder so würde dann kommen, wir haben jetzt Sex, aber eigentlich erfüllt mich das gar nicht. Und dann grinst sie aber in der Szene und dann ist alles in Ordnung. Und das fand ich total sympathisch. Ja, da ist aber die Frage, ob sie jetzt grinst, weil sie genau das auch wollte, oder sie grinst ganz einfach so aus dieser Scham heraus, na okay, nee, ich lass mich jetzt im Endeffekt nicht so runterdrücken und runtermachen, sondern nehme das halt so hin und macht das Beste da draus. Das fühlt sich komisch an. Ah, ich glaube, das bleibt halt offen. Das finde ich ganz nett. Ja, und ich finde, das ist aber nicht Samantha-like. Also zumindest die zukünftige Samantha wäre die Person gewesen, die das gesagt hätte. So, ist zwar geil, aber ich habe heute nicht die ganze Nachtzeit, bleib nicht über Nacht, sondern ich muss dann halt früh aufstehen. Was für eine Wertung würdest du der Folge geben? Also wie gesagt, durch den künstlerischen Anfang, wo Carrie dann als Hauptperson erst später vorkommt, das Thema und so, alles in allem, super Auftakt. 3 von 3 auf der Stanford-Skala. Ja, bin ich auch dabei. 3 von 3 auch von mir. Vor allem, weil es halt wirklich so was komplett Neues ist. Also sowas in der Art gab's halt nicht. Es werden viele Dinge angesprochen, die sehr interessant, sehr sexualisiert sind. Aber auch wiederum Dinge, die man normalerweise nicht so verpacken würde, ne? Also diese anfängliche Geschichte, wie du schon gesagt hast, dass die Hauptperson eigentlich nicht sofort thematisiert wird, sondern eine fiktive New Yorkerin oder Britin, die nach New York zieht und Mr. Wright sucht. Und dann im Endeffekt diesen Schlenker zu Carrie, und eigentlich ist es ja auch mehr oder weniger Carries Geschichte. Das ist sehr charmant geregelt. Ja, das war dann die erste Folge schon. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.